Die südkoreanische Zeitung Hangyore machte am 11. Oktober bekannt, dass das Bakun-Regime im 9. Sondervertrag über das Mittragen der Verteidigungskosten zwischen den USA und Südkorea die finanzielle Hilfe für die US-Truppen in Südkorea versprochen und diese Tatsache verbergt hatte. Laut Meldung des südkoreanischen Senders CBS verlangte am 13. Oktober der südkoreanische Maßnahmerat zur Lösung der Frage der Soldatentierenden der japanischen Armee von der Regierung, die Wahrheit der Unterdrückung und des politischen Manövers gegen die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen, die gegen die Vereinbarung über die Sexualsklaverei der japanischen Armee in der Bakune-Zeit eintraten, zu klären. Zur Klärung der Wahrheit überreichte diese Organisation an diesem Tag dem Büro des südkoreanischen Premierministers ein Schreiben.